Außer Kontrolle, warum niemand Bitcoin ändern kann. Zitat: Die Natur von Bitcoin ist so, dass nach der Veröffentlichung der Version 0.1 das Kerndesign für immer in Stein gemeißelt wurde. Zitat Ende. Satoshi Nakamoto, 17. Juni 2010. Die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin beschränkt sich bisher nicht nur auf die erfolgreiche Abwehr von Angriffen, sondern hat auch jeden Versuch abgewehrt, seine Eigenschaften zu modifizieren oder zu verändern. Die tiefe Bedeutung dieser Aussage und ihrer Auswirkungen wurde von den meisten Skeptikern noch nicht vollständig verstanden. Würde man die Bitcoin-Währung mit einer Zentralbank vergleichen, wäre sie die unabhängigste Zentralbank der Welt. Wenn man Bitcoin mit einem Nationalstaat vergleichen würde, wäre er der souveränste Nationalstaat der Welt. Die Souveränität von Bitcoin ergibt sich aus der Tatsache, dass, soweit man das beurteilen kann, die Art und Weise, wie seine Konsensregeln funktionieren, Bitcoin sehr widerstandsfähig gegen Veränderungen durch Einzelpersonen macht. Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass niemand Bitcoin kontrolliert und dass die einzige Wahl, die man hat, darin besteht, die Währung so zu verwenden, wie sie ist, oder es sein zu lassen. Diese Unveränderlichkeit ist kein Merkmal der Bitcoin-Software, das durch einen Programmierer leicht zu ändern wäre. Die Unveränderlichkeit beruht auf der Ökonomie der Währung und des Netzwerks und ergibt sich aus der Schwierigkeit, jedes Mitglied des Netzwerks dazu zu bringen, die gleichen Änderungen an der Software vorzunehmen. Die Software-Implementierung, die es einer Person ermöglicht, eine Node zu betreiben, der sich mit dem Bitcoin-Netzwerk verbindet, ist eine Open-Source-Software, die ursprünglich von Satoshi Nakamoto in Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Hal Finney und einigen anderen Programmierern entwickelt wurde. Seitdem steht es jeder Person frei, die Software nach Wunsch herunterzuladen, zu nutzen und Änderungen daran vorzunehmen. Dies schafft einen frei umkämpften Markt für Bitcoin-Implementierungen, auf dem jeder die Möglichkeit hat, Änderungen oder Verbesserungen an der Software vorzunehmen und sie den Benutzern zur Freigabe vorzulegen. Im Laufe der Zeit haben Hunderte von Computerprogrammierern aus der ganzen Welt ihre Zeit freiwillig für die Verbesserung der Node-Software und damit auch der Fähigkeiten einzelner Nodes zur Verfügung gestellt. Diese Programmierer haben verschiedene Implementierungen entwickelt, von denen die größte und beliebteste als Bitcoin Core bezeichnet wird. Es gibt noch weitere Implementierungen und es steht jedem Nutzer frei, den Quellcode jederzeit zu ändern. Die einzige Voraussetzung, damit ein Node Teil des Netzwerks sein kann, ist, dass er den Konsensregeln der anderen Nodes folgt. Nodes, die die Konsensregeln brechen, indem sie die Struktur der Blockchain, die Gültigkeit der Transaktion, die Blockprämie oder einen der vielen anderen Parameter im System ändern, werden am Ende von den übrigen Nodes abgelehnt. Der Prozess dessen, was die Parameter von Bitcoin definiert, ist ein Beispiel für das, was der schottische Philosoph Adam Ferguson, Zitat, das Produkt menschlichen Handelns und nicht eines menschlichen Entwurfs, Zitat Ende, nannte. Obwohl Satoshi Nakamoto, Hal Finney und andere im Januar 2009 ein Funktionsmodell der Software entwickelt hatten, hat sich der Programmcode seitdem durch die Beiträge von Hunderten von Entwicklern, die wiederum von Tausenden von Nodes-Betreibern ausgewählt wurden, erheblich weiterentwickelt. Es gibt keine zentrale Behörde, die die Entwicklung der Bitcoin-Software bestimmt, und kein einzelner Programmierer ist in der Lage, ein Ergebnis vorzugeben. Damit eine Implementierung allgemein anerkannt und genutzt wird, hat sich die Einhaltung der Parameter des ursprünglichen Designs als Schlüssel zum Erfolg erwiesen. Soweit Änderungen an der Software vorgenommen wurden, lassen sich diese Änderungen am besten als Verbesserungen der Art und Weise verstehen, wie ein einzelner Node mit dem Netzwerk interagiert, nicht aber als Änderungen am eigentlichen Bitcoin-Netzwerk oder dessen Konsensregeln. Obwohl die Erläuterung der Parameter nicht Bestandteil dieses Buches ist, genügt es, folgendes Kriterium anzuführen. Wenn ein Node eine Änderung übernimmt und dadurch aus dem Konsens mit den anderen Nodes herausfällt, erfordert dies, dass alle anderen Nodes aktualisiert werden, damit der Node, der die Änderung einleitet, weiterhin im Netzwerk erhalten bleibt. Sollte eine bestimmte Anzahl von Nodes die neuen Konsensregeln übernehmen, wird das, was dann entsteht, als Hard Fork, Abspaltung, bezeichnet. Die Programmierer von Bitcoin können Bitcoin in diesem Fall bei aller Kompetenz nicht kontrollieren und sind nur insofern Bitcoin-Programmierer, als sie den Node-Betreibern nur jene Software zur Verfügung stellen können, die Node-Betreiber auch annehmen wollen. Die Programmierer sind jedoch nicht die einzigen, die Bitcoin nicht kontrollieren können. Auch Miner können trotz der von ihnen ausgeübten Hashing-Aktivitäten Bitcoin nicht kontrollieren. Unabhängig davon, wie viel Hashing-Aufwand für die Verarbeitung ungültiger Blöcke aufgewendet wird, werden diese Blöcke dennoch nicht von einer Mehrheit der Bitcoin-Nodes validiert. Wenn Miner also versuchen würden, die Regeln des Netzwerks zu ändern, würden die von ihnen erzeugten Blöcke von den Netzwerkmitgliedern, die die Nodes betreiben, einfach ignoriert werden und sie würden ihre Ressourcen für die Lösung von Proof-of-Work-Problemen ohne jegliche Prämien verschwenden. Miner sind nur Bitcoin-Miner, soweit die Blöcke mit gültigen Transaktionen nach den aktuellen Konsensregeln produzieren. Es erscheint an dieser Stelle verlockend zu sagen, dass die Node-Betreiber Bitcoin kontrollieren, was auf eine abstrakte, kollektive Weise gewissermaßen zutrifft. Realistischer betrachtet können Node-Betreiber nur ihre eigenen Nodes kontrollieren und für sich selbst entscheiden, welchen Netzregeln sie folgen und welchen Transaktionen sie für gültig oder ungültig halten. Nodes sind bei der Wahl der Konsensregeln stark eingeschränkt, denn wenn sie Regeln anwenden, die nicht mit dem Konsens des Netzwerks übereinstimmen, werden ihre Transaktionen schlicht abgelehnt. Jeder Node unterliegt einem starken Anreiz, die Konsensregeln des Netzwerks einzuhalten und im Rahmen dieser Konsensregeln mit anderen Nodes kompatibel zu bleiben. Ein einzelner Node kann andere Nodes nicht dazu zwingen, ihren Programmcode zu ändern, was einen starken kollektiven Anreiz erzeugt, bei den aktuellen Konsensregeln zu bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bitcoin-Programmierer einen starken Anreiz haben, sich an die Konsensregeln zu halten, wenn sie eine allgemeine Akzeptanz für ihren Programmcode wünschen. Die Miner müssen sich an die Konsensregeln des Netzwerks halten, um eine Kompensation für die Ressourcen zu erhalten, die sie für den Proof of Work verbrauchen. Für die Netzwerkmitglieder ist es hingegen sinnvoll, sich weiterhin an die Konsensregeln zu halten, um sicherzustellen, dass sie ihre Transaktionen über das Netzwerk abwickeln können. Jeder einzelne Programmierer, Miner oder Node-Betreiber ist für das Netzwerk entbehrlich. Jeder, der von den Konsensregeln abweicht, verschwendet mit hoher Wahrscheinlichkeit seine jeweiligen Ressourcen. Solange das Netzwerk seine Teilnehmer belohnt, ist es wahrscheinlich, dass jederzeit andere Teilnehmer als Ersatz hinzukommen werden. Die Konsensparameter von Bitcoin können somit als eigenständig verstanden werden. Solange Bitcoin existiert, wird es gemäß dieser Parameter und Spezifikationen existieren. Diese sehr starke Status-Quo-Tendenz im Betrieb von Bitcoin macht Änderungen der Geldmenge oder wichtiger wirtschaftlicher Parameter extrem schwierig. Nur aufgrund dieses stabilen Gleichgewichts kann Bitcoin als hartes Geld betrachtet werden. Sollte Bitcoin von diesen Konsensregeln abweichen, wäre sein Leistungsversprechen, ein hartes Geld zu sein, ernsthaft gefährdet. Nach dem heutigen Kenntnisstand des Autors gab es bis dato keine signifikanten, koordinierten Versuche, die Geldmengenpolitik von Bitcoin zu ändern, aber selbst weitaus einfachere Versuche, einige der technischen Spezifikationen des Programmcodes zu ändern, sind bisher gescheitert. Der Grund dafür, dass selbst scheinbar harmlose Änderungen des Protokolls extrem schwer durchzusetzen sind, ist der distribuierte, verteilte Charakter des Netzwerks und die Notwendigkeit, dass viele unterschiedliche und gegensätzliche Parteien diesen Änderungen, deren Auswirkungen sie nicht vollständig verstehen können, zustimmen müssten, während mit dem Status quo die Sicherheit und bewährte Vertrautheit vollkommen erhalten und verlässlich bleiben. Der Status quo von Bitcoin kann als fokales Gleichgewicht verstanden werden, das einen nützlichen Anreiz für alle Teilnehmer bietet, daran festzuhalten, während eine Abkehr vom Status quo immer ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringt. Wenn einige Mitglieder des Bitcoin-Netzwerks beschließen, einen Parameter im Bitcoin-Code zu ändern, indem sie eine neue Version der Software einführen, die mit dem Rest der Netzwerkmitglieder nicht kompatibel ist, wäre das Ergebnis eine Abspaltung, die effektiv zwei getrennte Währungen und Netzwerke schafft. Solange alle Mitglieder im alten Netzwerk bleiben, würden sie von der bestehenden Infrastruktur des Netzwerks, der Mining-Ausrüstung, dem Netzwerkeffekt und der Namensbekanntheit profitieren. Damit die neue Abspaltung erfolgreich sein kann, müssten eine überwältigende Mehrheit der Anwender die Hash-Rechenleistung der Miner und die gesamte zugehörige Infrastruktur gleichzeitig migrieren. Wenn eine Abspaltung nicht diese überwältigende Mehrheit erzielt, ist das wahrscheinlichste Ergebnis, dass beide Währungen an der Börse gegeneinander konkurrieren würden. Sollten die Befürworter der Abspaltung davon ausgehen, dass ihre Hardfork erfolgreich sein wird, müssen sie ihre Coins aus der alten Fork verkaufen und hoffen, dass alle anderen das Gleiche tun, sodass der Preis der alten Fork zusammenbricht und der Preis der neuen Fork steigt und somit das gesamte Mining- und Wirtschaftsnetz auf das neue Netzwerk umgestellt wird. Da jedoch jede Änderung eines Parameters im Betrieb von Bitcoin wahrscheinlich positive Auswirkungen auf einige Netzwerkmitglieder auf Kosten anderer haben wird, ist es unwahrscheinlich, dass sich ein Konsens über die Umstellung auf den neuen Coin bilden wird. Im Allgemeinen hält die Mehrheit der Bitcoin-Besitzer die Währung nur, weil sie die Automatisierung ihrer Regeln und ihre Unempfindlichkeit gegenüber der Steuerung durch Dritte schätzen. Solche Personen werden höchstwahrscheinlich nicht riskieren wollen, einer neuen Gruppe, die einen neuen, inkompatiblen Programmcode vorschlägt, Ermessensspielraum für grundlegende Änderungen am Netzwerk zu geben. Ob eine solche Mehrheit existiert oder nicht, ist fraglich. Entscheidend ist vielmehr, dass es genug Gleichgesinnte gibt, um immer sicherzustellen, dass sie mit den aktuellen Systemparametern fortfahren werden, es sei denn, deren Funktion wird aus irgendeinem Grund beeinträchtigt. Außer im Fall eines schwerwiegenden Fehlers im aktuellen Software-Design ist es sehr wahrscheinlich, dass es einen beträchtlichen Prozentsatz von Nodes geben wird, die sich für einen Verbleib bei der alten Implementierung entscheiden, was diese Entscheidung automatisch weitaus sicherer für jeden macht, der eine Hardfork erwägt. Das Problem bei der Entscheidung, einer Abspaltung zu folgen, ist, dass man seine Coins in der alten Chain verkaufen muss, um der Abspaltung zum Erfolg zu verhelfen. Niemand will seine Coins über das alte Netzwerk verkaufen, um in das neue Netzwerk zu wechseln, nur um anschließend festzustellen, dass nicht alle mitgezogen sind und der Wert der Coins im neuen Netzwerk zusammenbricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kein Wechsel zu einer neuen Implementierung mit Konsensregeln erfolgen kann, solange nicht die überwiegende Mehrheit bereit ist, gemeinsam zu wechseln. Jeder Wechsel ohne eine mehrheitliche Unterstützung bedeutet fast sicher, dass er für alle Beteiligten in einem wirtschaftlichen Debakel endet. Da ein solcher Wechsel zu einer neuen Implementierung derjenigen Partei, die den Wechsel vorschlägt, vermutlich eine signifikante Kontrolle über die zukünftige Richtung von Bitcoin geben würde, sind die für einen erfolgreichen Wechsel erforderlichen Bitcoin-Besitzer von ihrer Grundhaltung her gegen eine derartige Gruppe mit Befugnissen über Bitcoin und werden einen solchen Schritt höchstwahrscheinlich nicht unterstützen. Die Existenz einer solchen Gruppe macht die Unterstützung einer Hardfork für alle anderen hochriskant. Diese Analyse kann eine Erklärung dafür liefern, warum sich Bitcoin bisher erfolgreich gegen alle Versuche wehren konnte, signifikant verändert zu werden. Das Abstimmungsproblem, einen gleichzeitigen Wechsel zwischen Menschen mit gegensätzlichen Interessen zu organisieren, von denen viele insbesondere die Unveränderlichkeit um ihrer selbst willen schätzen, ist wahrscheinlich kaum lösbar, sofern es keinen dringenden Grund für alle Teilnehmer gibt, sich von den derzeitigen Implementierungen zu trennen. So würde beispielsweise eine Veränderung in Form einer Erhöhung der Blockprämien die Miner ansprechen, jedoch nicht die derzeitigen Besitzer von Coins, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass sie einem solchen Vorschlag folgen. Ebenso würde eine Veränderung zur Vergrößerung der Bitcoin-Netzwerkblöcke wahrscheinlich den Minern zugutekommen, da sie mehr Transaktionen pro Block durchführen und möglicherweise mehr Transaktionsgebühren erheben könnten, um die Rendite ihrer Investitionen in ihre Mining-Ausrüstung zu maximieren. Aber die Veränderung würde wahrscheinlich nicht die langfristigen Bitcoin-Besitzer ansprechen, die befürchten könnten, dass größere Blöcke dazu führen würden, dass die Größe der Blockchain viel größer wird und somit den Betrieb eines vollständigen Nodes verteuert, wodurch die Anzahl der Nodes im Netzwerk sinkt und das Netzwerk zentralisierter und somit anfälliger für Angriffe wird. Die Programmierer, die die Software für Bitcoin-Nodes entwickeln, sind nicht in der Lage, allen anderen ihre Änderungen aufzuzwingen. Sie können lediglich einen Programmcode vorschlagen und die Benutzer können jeden beliebigen Programmcode und jede beliebige Version herunterladen. Ein Programmcode, der mit den bestehenden Implementierungen kompatibel ist, wird viel wahrscheinlicher heruntergeladen als ein Programmcode, der nicht kompatibel ist, denn letzterer würde nur dann erfolgreich sein, wenn die überwiegende Mehrheit des Netzwerks ihn auch ausführen würde. Infolgedessen besitzt Bitcoin eine extrem starke Status-Quo-Tendenz. Bisher wurden nur kleine und unstrittige Änderungen am Programmcode vorgenommen. Jeder Versuch, das Netzwerk signifikant zu verändern, endete mit einem schweren Misserfolg, zur Freude langfristiger Bitcoin-Anhänger, die an ihrer Währung vor allem ihre Unveränderlichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Veränderungen schätzen. Der Schwerpunkt dieser Änderungsversuche lag auf der Vergrößerung der einzelnen Blöcke, um den Transaktionsdurchsatz zu erhöhen. Zahlreiche Projekte zählten namhafte, prominente und altbekannte Bitcoin-Anhänger zu ihren Unterstützern und verbrauchten viel Zeit, um Werbung für den neuen Coin zu machen. Gavin Anderson, einer der am meisten mit Bitcoin assoziierten Persönlichkeiten, hat sich sehr aggressiv in verschiedenen Versuchen zusammen mit vielen Interessensgruppen, erfahrenen Entwicklern und wohlhabenden Unternehmern für eine Abspaltung von Bitcoin in eine Version mit größeren Blöcken eingesetzt. Zunächst schlug Anderson zusammen mit einem Entwickler namens Mike Hearn im Juni 2015 Bitcoin XT vor, das die Größe eines Blocks von 1 MB auf 8 MB erhöhen sollte. Doch die Mehrheit der Nodes weigerte sich, ihre Software zu aktualisieren und zog es vor, weiterhin die 1 Megabyte Blöcke zu verwenden. Hearn wurde anschließend von einem Blockchain-Konsortium aus Finanzinstituten angeheuert, um die Blockchain-Technologie in die Finanzmärkte zu bringen, und veröffentlichte einen Blogbeitrag, der mit einem prominenten Artikel über ihn in der New York Times zusammenfiel, in dem er so dargestellt wurde, als ob er verzweifelt versuchen würde, Bitcoin zu retten, während Bitcoin so dargestellt wurde, als ob die Währung zum Scheitern verurteilt wäre. Hearn proklamierte die Beendigung des Bitcoin-Experiments, verwies auf die mangelnde Steigerungsfähigkeit der Transaktionskapazitäten als tödliche Blockade für Bitcoins Erfolg und verkündete, dass er alle seine Coins verkauft habe. Der Bitcoin-Preis lag an diesem Tag bei etwa $350. In den folgenden 2 Jahren sollte sein Preis um mehr als das 40-fache steigen, während das Blockchain-Konsortium, dem er beigetreten ist, bis heute noch keine eigentlichen Produkte hervorgebracht hat. Ungeachtet dessen schlug Gavin Anderson sofort einen neuen Versuch vor, Bitcoin unter dem Namen Bitcoin Classic abzuspalten, was die Blockgröße auf 8 Megabyte erhöhen würde. Dieser Versuch verlief nicht viel besser und im März 2016 begann die Anzahl der unterstützenden Nodes zu bröckeln. Doch die Befürworter einer Erhöhung der Blockgröße schlossen sich im Jahr 2017 zu Bitcoin Unlimited zusammen, einer noch breiteren Koalition, zu der auch der größte Hersteller von Bitcoin-Mining-Chips gehört, sowie eine wohlhabende Person, die den Domänennamen bitcoin.com kontrolliert und enorme Ressourcen investiert hat, um größere Blöcke zu fördern. Es wurde viel Medienrummel erzeugt und für viele, die Bitcoin-Nachrichten über Mainstream-Medien und Social Media verfolgten, breitete sich ein Gefühl der Krise aus. Dennoch zeigte die Realität, dass es keine Abspaltung geben sollte, da die Mehrheit der Nodes weiterhin auf den 1MB-kompatiblen Implementierungen lief. Schließlich schlug eine Gruppe von Programmierern im August 2017 eine neue Bitcoin-Abspaltung unter dem Namen Bitcoin Cash vor, zu der auch viele der früheren Befürworter einer Erhöhung der Blockgröße gehörten. Das Schicksal von Bitcoin Cash ist ein anschauliches Beispiel dafür, welche Probleme eine Bitcoin-Abspaltung ohne Konsensunterstützung mit sich bringt. Da sich eine Mehrheit für die Beibehaltung der ursprünglichen Blockchain entschied und die wirtschaftliche Infrastruktur der Börsen und Unternehmen, die Bitcoin unterstützten, immer noch weitgehend auf dem ursprünglichen Bitcoin ausgerichtet ist, hat der Original-Bitcoin einen viel höheren Wert als Bitcoin Cash beibehalten, während der Preis von Bitcoin Cash weiter gefallen ist, bis er im November 2017 auf einem Tiefstand von nur noch 5% des Wertes vom Original-Bitcoin fiel. Die Hard Fork war nicht nur nicht in der Lage, einen wirtschaftlichen Wert zu erzielen, sie weist auch ernsthafte technische Probleme auf, was die Abspaltung nahezu unbrauchbar macht. Da die neue Blockchain den gleichen Hashing-Algorithmus wie Bitcoin verwendet, können Miner ihre Rechenleistung in beiden Blockchains nutzen und in beiden Systemen Prämien erhalten. Da der Original-Bitcoin jedoch weitaus wertvoller ist als Bitcoin Cash, ist die notwendige Rechenleistung für den Original-Bitcoin weitaus höher als die für Bitcoin Cash, und Bitcoin-Miner können jederzeit auf Bitcoin Cash umsteigen, sobald dort die Prämien höher sind. Dies bringt Bitcoin Cash in ein unglückliches Dilemma. Wenn die Komplexität beim Mining zu groß ist, wird es zu langen Verzögerungen bei der Erzeugung von Blöcken und der Bearbeitung von Transaktionen kommen. Wenn jedoch die Komplexität zu gering ist, wird der Coin sehr schnell geschürft, wodurch das Angebot entsprechend schnell steigt. Dies erhöht das Angebot an Bitcoin Cash Coins schneller als das der Original Bitcoin Blockchain und würde dazu führen, dass die Coinprämien für Bitcoin Cash sehr schnell aufgebraucht werden, was den Anreiz für zukünftige Miner, sie zu schürfen, verringert. Höchstwahrscheinlich wird dies zu einer Hard Fork führen, die das Geldmengenwachstum anpasst, um den Minern weiterhin Prämien anbieten zu können. Dieses Problem ist einzigartig für eine Blockchain, die sich von Bitcoin gelöst hat, galt jedoch nie für Bitcoin selbst. Das Bitcoin-Mining verwendete immer die größte Menge an Rechenleistung für seinen Algorithmus, und wenn die Miner mehr Mining-Kapazitäten aufwendeten, erfolgte die Zunahme der Rechenleistung immer inkrementell. Aber mit einem Coin, der sich von Bitcoin löst, macht der niedrigere Wert und die geringere Komplexität diesen Coin durch viel größere Mining-Kapazität der wertvolleren Blockchain laufend anfällig für schnelles Mining. Nach dem Scheitern dieser Abspaltung, die die herausragende Stellung von Bitcoin in Frage stellen sollte, wurde ein weiterer Versuch unternommen, die Blockgröße zu verdoppeln. Dieser Versuch wurde zwischen verschiedenen Startups ausgehandelt, die in der Bitcoin-Wirtschaft tätig sind, und Mitte November abgebrochen, da die Projektträger erkannten, dass sie höchstwahrscheinlich keinen Konsens für ihren Schritt erzielen würden und stattdessen höchstwahrscheinlich mit einem anderen Coin in einem anderen Netzwerk enden würden. Die Bitcoin-Anhängerschaft hat gelernt, solche Versuche mit Achselzucken hinzunehmen. Sie hat erkannt, dass jeder Versuch, die Konsensregeln von Bitcoin zu ändern, zur Entstehung einer weiteren Bitcoin-Nachahmung führen wird. So geschah es mit den Altcoins, die viele nebensächliche Details von Bitcoins kopieren, aber nicht die einzige wirklich wichtige Eigenschaft besitzen, die Unveränderlichkeit. Aus den vorstehenden Erläuterungen wird klar ersichtlich, dass die Vorteile von Bitcoin nicht in seiner Geschwindigkeit, seinem Komfort oder seiner nutzerfreundlichen Bedienung liegen. Der Wert von Bitcoin ergibt sich aus seiner unveränderlichen Geldmengenpolitik, gerade weil niemand sie leicht ändern kann. Wenn eine Gruppe von Individuen damit beginnt, die Spezifikation von Bitcoin zu ändern, um daraus einen neuen Coin zu erschaffen, dann geht bei ihrer Entstehung wohl die einzige Eigenschaft verloren, die Bitcoin überhaupt erst wertvoll macht. Bitcoin ist einfach zu nutzen, aber praktisch unmöglich zu verändern. Die Nutzung von Bitcoin erfolgt freiwillig, also muss niemand diese Währung benutzen, aber diejenigen, die sie benutzen möchten, haben keine andere Wahl, als ihren Regeln zu folgen. Bitcoin in irgendeiner bedeutungsvollen Weise zu ändern, ist praktisch nicht möglich. Und sollte es dennoch versucht werden, wird es zu einem weiteren sinnlosen Ergebnis führen, das die lange Liste der bisherigen Fehlschläge nur noch verlängern wird. Bitcoin ist so zu nehmen, wie er ist, zu seinen eigenen Bedingungen zu akzeptieren und für das, was er anbietet, zu verwenden. Bitcoin ist in jeder Hinsicht souverän. Er folgt seinen eigenen Regeln und es gibt keine Außenstehenden, die diese Regeln ändern können. Es könnte sogar hilfreich sein, die Parameter von Bitcoin ähnlich wie die Rotation von Erde, Sonne, Mond oder Sternen zu betrachten. Es sind Kräfte außerhalb unserer Kontrolle, die gelebt und nicht verändert werden sollen.